Thema: Schulstress und Sonnenbaden. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Scheinbar haben die beiden Bilder nichts miteinander zu tun. Doch der gemeinsame Punkt sind Gesundheitsgefahren, denen besonders Jugendliche ausgesetzt sind. Zum einen geht es hier um Schulstress, zum anderen um Gesundheitsschäden durch übermäßiges Sonnenbaden, etwa im Solarium. Was Schulstress bedeutet, kennt jeder Jugendliche. Auch ich leider, besonders jetzt beim Abi. Häufige Stressfaktoren sind Klassenarbeiten, aber auch Streit mit Freunden oder zu viele Nachmittagstermine. Manchmal reicht auch, wenn ich gerade dann vom Lehrer an die Tafel gerufen werde, wenn ich nichts gelernt habe. Zu den Ursachen von Stress gehören auch die hohen Erwartungen der Eltern an ihre Kinder. Auch wenn sie es nicht einsehen, neigen Eltern dazu, ihre Kinder zu überfordern. Klar, sie wollen nur das Beste für die Kids. Sie selbst leiden unter enormem gesellschaftlichen Druck. Leider übertragen sie dies auch auf ihre Kinder. Stresssymptome erkennen aufmerksame Eltern auf den ersten Blick. Jugendliche sind depressiv, nervös und müde. Sie haben Kopf- oder Bauchweh, Schlafstörungen oder Einschlafschwierigkeiten, sind oft schlecht gelaunt und traurig. Auch Unkonzentriertheit kann ein wichtiges Warnsignal sein. Ich glaube, je älter man ist, desto besser kann man mit Schulstress umgehen. Mit 18 ist man ein Lebenskünstler, weil man gelernt hat, Stresssituationen locker zu handhaben. Aber Grundschulkinder sind oft noch nicht in der Lage, sich selbst den Druck zu nehmen und geraten in Panik, wenn sie mal eine schlechte Note bekommen. Um Stress abzubauen, hilft mir persönlich, wenn ich mich zum Beispiel vor einer Prüfung selbst ermutige, mit Sprüchen wie "Du schaffst es, du bist super vorbereitet". Und beim Blackout, also wenn mir kein einziges Wort vom Lehrstoff einfällt, lege ich den Stift nieder, atme tief durch, bis ich mich wieder auf die Testfragen konzentrieren kann. Das andere Gesundheitsproblem betrifft nicht die Psyche, sondern den Körper, genauer die Haut, und ist meines Erachtens viel gefährlicher. Die schädlichen Sonnenstrahlen, ob in der Natur oder im Solarium, können nämlich Hautkrankheiten, zum Beispiel Hautkrebs, hervorrufen. Hautärzte warnen seit langem vor den schweren Hautschäden durch intensives Sonnenbaden, besonders im Solarium. Jedes Jahr erkranken in Ungarn mehrere tausend Menschen an Hautkrebs. Dermatologen empfehlen zum Schutz vor schädlicher UV-Strahlung auf das Sonnenbaden zu verzichten und sich durch Kleidung sowie Sonnencreme zu schützen. Das Solarium scheint eine schnell verfügbare Quelle für die schöne braune Haut zu sein. Aber die Kunstsonne kann Hautschäden auslösen, die ein Leben lang bleiben. UV-Strahlen im Solarium sind 10-mal stärker als die Mittagssonne. Menschen, die schon in jungen Jahren ins Solarium gehen, verdoppeln ihr Risiko für bösartige Melanome. Insbesondere Kinder sind durch die Sonnenstrahlen gefährdet. Wegen der erhöhten Krebsgefahr müsste man Minderjährigen verbieten, Solarien zu besuchen. Ich glaube, eine schöne braune Haut ist es nicht wert.